SWR 2 Hörspiel. Ist mir grie bei euch. Sittenpolizei, ist mir grie bei euch. Erkennungsdienst, ist mir grie bei euch. Laboratorium, ist mir grie bei euch. Portier Cerberus, ist mir grie bei dir. Rettungsstelle, ist mir grie bei euch. Direktion, ist mir grie bei Ihnen. Leichenhalle, ist mir grie bei euch. Psychiatrische Abteilung ist mir grie bei euch. Meldestelle ist mir grie bei euch. Pardon, Madame, ist Ihr Mann zu Hause? Ja, der Herr Untersuchungsrichter will Herrn Maigret dringend sprechen. Was ist los? Ja, das frage ich Sie, Maigret. Ich habe gar keine Zeit. Ja, ich suche Sie überall. Was sagen Sie? Ich sage, ich habe keine Zeit. Ich fliege in 35 Minuten nach London. Nach London? Jawohl. Ja, aber was haben Sie denn entdeckt, dass Sie da auf einmal... Verzeihen Sie, dass ich einhänge. Ja, Maigret, seien Sie schnell. Eben. Schließlich ist die Leiche im Koffer nicht irgendwer, sondern der Abgeordnete André Deltay. Die Presse macht uns die größten Vorwürfe. Ja, ich weiß, aber pardon, das Flugzeug wartet nicht. Ich werde dir eine Postkarte schreiben. Um Himmels Willen, Maigret, sag nicht solche Sachen zum Herrn Richter. War ja schon eingehängt. Hast du genug Socken eingepackt? Ja, es ist alles fertig. Willst du was zum Lesen mitnehmen? Nein, ich muss meine Notizen machen. Ja, und wann? Weiß ich noch nicht, Frau Maigret. Wie immer, Kuss. Flieg vorsichtig. Morgenzeitungen angenehm? Ja, nichts mehr. Ne? Gestern Donnerstag, 17 Uhr, wurde in einem bei der Gepäckaufbewahrung der Gare du Nord abgegebenen Koffer der Abgeordnete André Deltay tot aufgefunden. Die Ermittlungen sind noch im Gange. Noch kein Kommentar. Stewardess, ein Cognac bitte. Gern. Sobald wir das Frühstück serviert haben. Freitag, 8.15 Uhr. Start nach London. Donnerstag. Mittwoch. Ja, damit fing's an. 20 nach 12. Ja? Bist du's? Ich wollte dich nur fragen, ob du zum Mittagessen nach Hause kommst. Wieso? Weshalb willst du das wissen? Ach, es ist nichts weiter. Es wartet hier nur jemand auf dich. Wer? Jemand, den du nicht kennst. Ein junger Mann. Wer ist es? Das weiß ich nicht. Na, was will er denn? Das weiß ich auch nicht. Er sagt, er möchte dich persönlich sprechen. Hm. Na, ich werde so um 12 hier fortgehen. Wiedersehen. Chef, da ist die Dame mit den Drohbriefen wieder. Was für Drohbriefe? Na, die schon 3-4 Mal hier war und immer Drohbriefe kriegt, sagt sie. Ist Lucas noch da? Schon in Ordnung, ich sag's ihm. Und er soll schön geduldig sein und ihr nicht sagen, dass sie spinnt wie das letzte Mal. Noch was? Schöner, ruhiger Tag heute. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich, Chef? Mensch, was machst du in Paris? Ja, der Inspektor Lutti. Der alte Jean. Erkennst du mich überhaupt noch? Nach den 2 Jahren. Ein bisschen dicker sind Sie geworden in Nizza. Jean, geh zu Lika. Ich bin nämlich gerade auf dem Nachhauseweg. Ich bin nur kurz hier und wollte bei der Gelegenheit gerne mal wieder die Luft des Hauses schnuppern und Ihnen die Hand drücken. Können wir in der Brasserie Dauphine zusammen einen Schnaps trinken? Natürlich auch 2. Aber rasch im Stehen. Ich muss nach Hause. Wer da erwarten? 1 Uhr, Maigret. Wartet der noch? Jetzt ist er fortgegangen. Was ist denn? Warst du heute Morgen, ehe du zum Dienst gingst, im Salon? Na, da gehe ich doch freiwillig nie rein. Warum? Ich dachte... Ja, was ist denn? Ach, nichts. Ich habe nur vorhin in der Schublade nachgesehen, aber... Komm, jetzt essen, sonst fällt noch der Auflauf zusammen. In was für einer Schublade? In der du deinen Revolver aus Amerika liegen hast. Willst du damit sagen, dass mein Revolver nicht mehr da ist? Ich will es dir gleich erklären. Jetzt iss nur. Also ich finde es ein bisschen stark, dass du einen Fremden hier reinlässt und... Ach, wenn du ihn gesehen hättest... Wie alt? Blutjung, höchstens 20. Was für ein Typ? Ein sehr gut aussehender Junge. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Kein Sohn aus reichem Haus, aber jemand, der sich zu benehmen weiß. Er hatte bestimmt geweint. Hast du ihn allein gelassen? Ich musste mich ja ums Mittagessen kümmern. Wann ist er fortgegangen? Das weiß ich eben nicht. Ich briet Zwiebeln und da habe ich die Küchentür zugemacht, damit nicht die ganze Wohnung danach riecht. Dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen, um mich schnell ein wenig zurechtzumachen. Du wolltest ja kurz nach 12 hier sein. Und erst als ich kurz nach 12:30 wieder in den Salon schaute, um ihn zu bitten, sich noch ein wenig zu gedulden, sah ich, dass er bereits fort war. Bist du mir böse? Er sah so gar nicht wie ein Dieb aus. War der Revolver geladen? Nein. Ach, dann ist es doch wohl nicht so schlimm. Hallo, bist du's, Janvier? Ruf doch mal alle Waffengeschäfte in der Stadt an. Hallo? Die Waffenhändler, ja. Frag, ob jemand bei Ihnen Munition für ein Spezial Smith & Wesson 45 gekauft hat. Wie? Ja, 45. Wenn er noch nicht da war, sich aber heute Nachmittag oder morgen einfindet, soll man ihn einen Augenblick festhalten und die nächste Polizeiwache benachrichtigen. Ja, das ist alles. Ich bin ab 3 wieder im Büro. Darf ich dir noch mal auftun? Jetzt Ihren Cognac, bitte. Nehmen Sie lieber das Kissen unter das Tablett. Ja, danke. Ach, bitte nehmen Sie das Tablett gleich wieder mit, ja? Mittwochmittag, Nachmittag, nichts Besonderes. Ah ja, Meldung von Janvier. Ein junger Mann hatte die bewusste Munition schon gekauft. Stewardess? Ja, bitte? Bringen Sie mir bitte noch einen Cognac. Bitteschön. Mittwochabend, Einladung zu Dr. Pardons, provenzalischer Stockfisch. Und dazu habe ich ein Weinchen aufgetrieben, purer Zufall. Sie werden sehen. Nein, danke, ich nicht. Ich werde ja schon von einem Glas beschwipst. Oh, nur einen kleinen Schluck Beerenauslese, also schon zack. Der zum Stockfisch. Ein Gedicht zum Wohl. Bitte nehmen Sie doch noch, liebe Frau Maigret. Oh nein, danke, ich habe wirklich genug. Ach, unter Aufsicht des Arztes. Ja, ich verstehe nur nicht, wieso Lagrange nicht gekommen ist. Und wäre Ihnen doch recht gewesen, Maigret. Ein ehemaliger Mitschüler von mir. Seit 2 Jahren mein Patient. Wollte Sie unbedingt kennenlernen. Warum rufen Sie ihn denn nicht an? Weil er kein Telefon hat. Wohnt er in der Nähe? Ja, gleich hier um die Ecke. Rue Popincourt. Bin neugierig, was der eigentlich von Ihnen will. Der sammelt alle Artikel, die über Sie erscheinen. Ach. Neulich lag in meinem Sprechzimmer eine Zeitung mit Ihrem Bild auf der ersten Seite. Ist es recht, wenn ich jetzt einen Kaffee bringe? Ja, ja. Ja. Entschuldigen Sie, mein Lieber. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, ihm zu sagen, dass ich Sie kenne. Ich habe, glaube ich, sogar hinzugefügt, Sie seien ein Freund von mir. Ja, mit Recht. Zum Wohl, Doktor. Ja, ist er wirklich so, wie man von ihm sagt, hat mich Lagrange gefragt. Und ich habe gesagt, Sie seien ein Mensch, der... Der was? Ach, das tut nichts zur Sache. Zum Wohl. Kommen Sie mit mir hinüber, liebe Frau Maigret. Dann können wir für uns ein bisschen klatschen. Ja, ich nehme Ihnen nur den Kaffee mit. Darf ich? Ja, ich will Ihnen schon den ganzen Abend erzählen, was mir heute passiert ist. Denken Sie... In der Küche, da klingelt es, ein junger Mann steht draußen. Der gute Lagrange ist Diabetiker. 2-mal jede Woche kommt er her. Er ist sehr auf seine Gesundheit bedacht. Ist er verheiratet? Gewesen. Seine Frau ist schon lange tot. Ja. Was macht er denn? Geschäfte. Ziemlich unsichere Geschäfte wahrscheinlich. Das geht ihm so, so. Auf seiner Karte steht Finanzberater und eine Adresse in der Rue Tranchée. Aber als ich einmal dort anrief, um ihn in die Praxis zu bestellen, da sagte man mir... Das Büro existiere schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Hat er Kinder? 2 oder 3. Ein Mädchen, wenn ich mich recht erinnere, und einen Jungen, für den er gerne eine feste Stellung finden möchte. Ein Likör zum Kaffee? Ja, gern. Ich verstehe es nicht. Was? Dass er nicht gekommen ist, Lagrange. Hat mich doch extra noch angerufen, ob Sie auch bestimmt kämen. Das kann man doch nun wirklich. Es sah so unglücklich aus. Wagte sie erst gar nicht. Also lieber Doktor, Ihr provenzalischer Stockfisch, wieder ein Meisterwerk Ihrer Kochkunst. Habe ich noch nie so gegessen. Wirklich fabelhaft. Danke vielmals. Wollen Sie wirklich schon? Das ist schon 11 und wir stehen beide früh auf. Suchen Sie etwas? Kann ich Ihnen helfen? Ist Ihnen was heruntergefallen? Danke, danke, ich hab schon. Nur meine Pfeife. Die dürfen Sie hier leider nicht rauchen. Nur Zigaretten. Und Zigarren auch nicht. So, es geht doch nichts über die Eisenbahn. Mittwoch, das war alles Mittwoch. Donnerstag. Hallo, wer ist am Apparat? Dr. Pardon, entschuldigen Ach. Sie, dass ich Sie in Ihrem Büro störe. Gestern habe ich Ihnen von Lagrange berichtet, der mich gebeten hatte, bei unserem Essen dabei zu sein, um Sie kennenlernen zu können. Heute Morgen... bin ich auf meiner Besuchstour bei ihm gewesen. Hallo, hören Sie noch? Ja, ja, ich höre. Ich hätte Sie jetzt nicht angerufen, wenn meine Frau mir nicht, nachdem Sie gegangen waren, die Geschichte von dem jungen Mann erzählt hätte. Von dem jungen Mann? Mit dem Revolver. Mhm. Ihre Frau hat wohl meiner Frau erzählt, dass gestern Morgen... Ja, und? Lagrange würde wütend sein, wenn er wüsste, dass ich Ihnen jetzt alles erzähle. Er hat mir erst gar nicht geöffnet. Aber ich wusste ja von der Concierge, dass er zu Hause war. Klingelte also weiter. Schließlich machte er doch auf. Er war im Nachthemd, ganz verstört, aber offenbar erleichtert, dass ich's war. Er fragte gleich, ob ich Ihnen von ihm erzählt hätte. Er sei so krank gewesen, er hätte nicht kommen können. Was haben Sie ihm geantwortet? Ich weiß nicht mehr. Ich habe ihm den Puls gefühlt und den Blutdruck gemessen. Er sah aus, als ob er gerade einen Anfall gehabt hätte. Zufällig fragte ich ihn, ob der Sohn nun Arbeit habe. Und da begann er zu weinen. Und schließlich kriegte ich heraus, der Junge sei weg, fortgegangen. Das ist alles? So ungefähr. Ich dachte nur, es wäre natürlich ein Zufall, wirklich ein Zufall, wenn es gerade der junge Mann wäre, der... Ja. Was denken Sie darüber? Bis jetzt nichts. Ist der Vater wirklich krank? Ja, er hat einen schweren Anfall gehabt. Das Herz ist nicht sehr gut. Und er hat entsetzliche Angst vor dem Infarkt. Überhaupt vor dem Tode, natürlich. Es ist sehr gut, dass Sie mich angerufen haben, pardon. Was ist? Wo wollen Sie hin? Ich möchte zu Herrn Lagrange. Dritter Stock links im Hof. Ist er zu Hause? Wenn der Doktor heute früh bei ihm war, würde er wohl zu Hause sein. Dritter Stock. Ein Augenblick, bitte. Hat Dr. Pardon denn gesagt? Ich bin Kommissar Maigret. Hab Sie gleich. Bitte treten Sie ein. Ich bitte um Verzeihung. Sie können mich ruhig wieder hinlegen. Sie haben doch gelegen. Nicht? Danke. Ja, natürlich. Ich habe... Dr. Pardon hat uns gestern gesagt, wir würden die Freude haben, Sie kennenzulernen. Ja, ich glaubte... Sie lagen zu Bett, ja? Zu Bett, ja. Wann hat denn das angefangen, dass Sie sich so schlecht fühlten? Ich weiß nicht. Gestern... Ist es das Herz? Alles überhaupt. Das Herz ist auch... Sie machen sich Sorgen wegen Ihres Sohnes, ja? Ist er noch nicht wieder nach Hause gekommen? Nein, noch nicht. Sie wollten mich gern sehen, ja? Ja, ich hatte zu Pardon gesagt. Ihres Sohnes wegen? Meines Sohnes wegen? Nein, ich wusste noch nicht. Sie wussten noch nicht, dass er Sie verlassen würde? Er ist nur noch nicht nach Hause gekommen. Seit wann? Seit gestern Morgen. Hatten Sie eine Auseinandersetzung? Mit Arlene habe ich nie eine Auseinandersetzung gehabt. Und mit Ihren anderen Kindern? Sie leben nicht mehr hier. Ich nehme an, Sie wären froh, wenn wir Ihren Sohn wiederfinden würden. Was beabsichtigen Sie zu tun? Es ist nicht nötig. Ich glaube, es ist besser nicht. Und was wollten Sie mit mir besprechen? Sie wollten doch, hm? Oder warum haben Sie Pardon seit 2 Tagen keine Ruhe gelassen? Er solle Sie mit mir zusammenbringen. Habe ich ihn bedrängt. Ich wollte Sie gern kennenlernen. Weiter nichts. Ich bitte Sie um Verzeihung. Ich bin krank. Sehr krank. Sonst ist weiter nichts. Aber Ihr Sohn ist doch verschwunden. Vielleicht hat er es einfach so gemacht, wie seine Schwester. Ach, wie hat es denn die Schwester gemacht? Als sie 21 wurde, genau auf den Tag, ist sie, ohne ein Wort zu sagen, mit all ihren Sachen fortgegangen. Ah, ein Mann? Nein, sie arbeitet in einem Wäschegeschäft in den Champs-Élysées. Sie haben noch einen älteren Sohn. Philipp, er ist schon verheiratet. Vielleicht ist Alain zu ihm gegangen. Sie haben gar keine Verbindung, sehen sich nie. Nein, es ist nichts, sage ich Ihnen, außer dass ich krank bin und so allein. Pardon hätte Ihnen nichts sagen sollen. Es ist mir peinlich, dass Sie sich herbemüht haben. Es ist alles so unordentlich. Sicher riecht es nach Krankheit und ich kann Ihnen gar nichts... Sie haben auch noch nicht gefrühstückt. Wieso? Nur das Geschirr ist doch tagealt. Haben Sie keine Aufwartefrau? Sie ist nicht gekommen. Soll ich nicht das Fenster ein bisschen öffnen? Nein, es ist draußen zu laut. Ich habe Kopfschmerzen. Es wäre vielleicht besser, Sie in ein Krankenhaus zu bringen. Nein, nur das nicht. Ich will hier bleiben. Und auf Ihren Sohn warten? Ich weiß nicht. Was ist denn? Sagen Sie... Was? Sind Sie sicher, dass Sie Dr. Pardon nicht gebeten haben, Sie mit mir zusammenzubringen, weil Sie mir etwas anvertrauen wollten? Aber ich schwöre Ihnen, ich habe das nur so hingesagt. Können Sie mir keinen Hinweis geben, wie wir Ihren Sohn auffinden? Leihen Sie mir eine Fotografie von ihm. Ich weiß gar nicht so... Sind Sie hier drin? Ist er das? Ja, das ist von ihm, vom vorigen Jahr. Aber das Foto braucht nicht in die Zeitungen zu kommen. Man soll überhaupt nichts unternehmen. Ich bin sicher, es ist nichts. Ich bringe es Ihnen heute Abend oder morgen wieder. Aber das hat doch Zeit. Warten Sie, ich... Nein, bemühen Sie sich nicht. Ich finde schon hinaus. Oh, ich muss ja doch wieder abschließen. Und den Riegel... Auf Wiedersehen, Herr Lagrange. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Seien Sie mir nicht böse. Weswegen? Ja? Sie sollten hin und wieder hinaufgehen und nach ihm sehen. Er ist sehr krank und völlig unversorgt. Krank? Und gestern Abend, dass ich glaubte, er würde gern heimlich ausziehen, war es nicht. Was? Er ist gestern Abend ausgegangen? Er war sogar gesund genug, um zusammen mit einem Taxichauffeur seinen großen Koffer herunterzuschleppen. Wann war das? So gegen 10 Uhr. Ich hatte schon gehofft, die Wohnung würde frei. Aber er kam ja wieder. Mit seinem Koffer? Nein. Sieh mal an, so pünktlich heute zum Essen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Kein Selbstmord in ganz Paris. Dein junger Mann hat sich also nicht... Ich habe da übrigens ein Foto. Ist er das? Wie bist du an das Bild gekommen? Ist er das? Natürlich ist er das. Woher? Ich war gerade bei seinem Vater. Bei dem Mann, von dem Dr. Pardon gestern gesprochen hat, ist er also doch... Lagrange, ja. Was sagt er? Nichts. So weißt du nach wie vor nicht, warum der Junge den Revolver an sich genommen hat. Um ihn zu benutzen, wahrscheinlich. Sie haben mich gerufen, Chef? Ja, wo warst du denn wieder? Ach, ich habe ein paar Fotos, wissen Sie, an der Szene, so ein Gegenlicht. Ja, dann habe ich was für dich. Hier, gib mal das Foto mit dem jungen Mann ins Atelier. Ja, das ist eine Amateuraufnahme, das ist eine ganz falsche Blende. Die sollen davon so viel Abzüge machen, wie für die ganze Pariser Polizei nötig ist. Wie lange dauert das, Herr Fotograf? Jetzt ist es 2. Um 3 können es die sämtlichen Funkstreifenwagen haben, eine Stunde später alle Reviere und die Polizeiwagen. Um 6 haben es alle Polizisten, die ihren Nachtdienst antreten. Gut, weiter. Sieh dir bitte alle Taxis an, die im Viertel Popincourt Nachtdienst haben. An der Place Voltaire ist ein Halteplatz, um den muss es sich handeln. Und was soll ich fragen? Ob einer von Ihnen gestern Abend gegen 10 Uhr einen großen Koffer aus einem Haus in der Rue Popincourt abgeholt hat. Ich möchte wissen, wo er ihn hingebracht hat. Weiter nicht? Frag auch, ob er seinen Fahrgast dann in die Rue Popincourt zurückgefahren hat. Gut, Chef. Jean. Chef, noch nicht zu Mittag? Soll ich die Brasserie Dauphine? Nein, ich hab schon zu Hause. Genau. Ruf mir einen Dienstwagen zu den Champs-Élysées. Wohin genau? Arcade. Wo da? Halt mal. Da muss ein Wäschegeschäft sein. Da sind gleich 3 nebeneinander. Müssen Sie da rein zu dem vielen Grasel? Sie wünschen, mein Herr? Ist hier nicht ein Fräulein Lagrange? Ach, eine persönliche Angelegenheit? Ja, das heißt so. Wir haben eine Lajonie. Bertha Lajonie, aber die ist sowieso auf Urlaub. Bonjour, Monsieur. Eine kleine Aufmerksamkeit für Madame. Nein, danke. Ich möchte Sie fragen. Ja? Lagrange. Mit Namen Lagrange. Das bin ich selbst. Was wollen Sie von mir? Haben Sie Ihren Bruder in der letzten Zeit gesehen? Warum fragen Sie mich das? Kriminalpolizei, Kommissar Maigret. Hat er etwas verbrochen? Meinen Sie Alain? Wer hat Ihnen gesagt, dass ich hier arbeite? Ihr Vater. Wenn Sie mich unbedingt sprechen müssen, erwarten Sie mich in einer halben Stunde irgendwo. Gut, ich erwarte Sie auf der Terrasse des Café Le Français. Was nehmen Sie? Ein Glas Portwein. Wissen Sie, dass Ihr Vater krank ist? Das ist er immer gewesen. Aber er liegt zu Bett. Kann ich mir schon denken. Und Ihr Bruder ist verschwunden. Portwein, s'il vous plaît, noch ein Bier, der Herr. Danke, jetzt nicht. Wundert Sie das nicht? Mich wundert nichts mehr. Wieso nicht? weil ich zu viel erlebt habe. Was erwarten Sie eigentlich von mir? Haben Sie Feuer? Ja. Ja, bitte. Danke. Was wollen Sie noch von mir wissen? Wie alt sind Sie? 21 Jahre und 7 Monate. Aha. Dann haben Sie also vor 7 Monaten das Haus Ihres Vaters verlassen. Nennen Sie das ein Haus? Sind Sie dort gewesen? Halten Sie Ihren Bruder für fähig, einen Mord zu begehen? Warum nicht? Jeder ist dazu fähig. Sie wollen sich wohl interessant machen, was? Haben Sie Ihre Mutter gekannt? Kaum. Ich war 3 Jahre alt, als sie starb. Gleich nach Alains Geburt. Und Ihr Vater hat Sie alle 3 erzogen? Wenn er kein Geld mehr hatte, ein Mädchen zu bezahlen. Manchmal hütete uns eine aufwachte Frau oder auch nur eine Nachbarin. Sie scheinen die Familie nicht gerade gut zu kennen. Haben Sie immer in der Rue Popincourt gewohnt? Wir haben sogar einmal am Bord Boulogne gewohnt. Aber es dauerte nicht lange. Es ging bei uns ewig auf und ab, mehr ab, bis wir schließlich ganz in der Patsche saßen. Wenn Sie nichts Wichtiges mehr haben, ich bin nämlich mit meiner Freundin verabredet. Wo wohnen Sie? Ganz in der Nähe. Hier haben Sie meine Telefonnummer. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen, damit Sie das auch wissen. Es war immerhin ganz interessant für mich, Sie kennenzulernen. Man macht sich so seine Vorstellung von den Leuten. Garçon, ich danke Ihnen. Nicht nötig. Und machen Sie sich keine Sorgen, Marlene. Wieso nicht? Nur so. Ich habe den Eindruck, auch wenn Sie Maigret sind, müssen Sie noch sehr viel lernen. Chef, bitte Chef, einen Moment. Lücker hat vorhin angerufen. Von der Gardiner? Ja, Sie möchten dort das Bahnhofskommissariat anrufen. Die alte Heimat. Wie, was? Na, Sie waren doch 2 Jahre Ihres Lebens dort. Naja, die schlimmsten. Du vergisst auch nichts, Jean. Nichts von Ihnen. Ist Lucas jetzt noch auf der Garde Nord? Ja, er wartet dort auf Sie. Zentrale, Bahnhofskommissariat, Garde Nord. Ja, Dalli, für den Chef. Ich bleibe dran. Hat er was gesagt? Hat er den Chauffeur ausfindig gemacht? Oder wie kommt er zur Garde Nord? Er hat mir nichts gesagt, aber es klang sehr siegessicher, wie wenn ihm ein gutes Foto gelungen. Hallo? Bitte. Hier, Kommissar Maigret. Ist mein Inspektor noch bei Ihnen, Lucas? Das ist für dich, dein Chef. Hallo, Chef. Ich war nicht sicher, ob Sie noch mal ins Büro. Ich habe auch schon zu Hause bei Ihnen. Der Koffer ist hier. Hast du ihn geöffnet? Das wollen die nicht. Wer? Die Leute von der Gepäckaufbewahrung. Sie verlangen den Hinterlegungsschein oder eine amtliche Verfügung. Ist was Besonderes dran? Ja, das stinkt. Du meinst? Was Sie denken. Wenn das keine Leiche ist, ist der Koffer mit verdorbenem Fleisch vollgestopft. In einer halben Stunde hast du die Verfügung. Dann bring den Koffer ins Laboratorium. Dort triffst du mich. Jean. Chef. Inspektor Janvier soll kommen. Ja. Hallo, Herr Direktor. Alles zum Abendessen. Danke. Schon so früh. Zentrale Staatsanwaltschaft. Chef, was ist bitte? Janvier, nimm dir jemand mit. Geh zur Rue Popincourt Nummer 37b. Im Hinterhaus, dritter Stock links, wohnt ein gewisser François Lagrange. Zeigt euch aber nicht. Der Mann ist groß und dick und sieht krank aus. Herr Staatsanwalt? Warte noch, Janvier. Herr Staatsanwalt, ich bitte um eine Verfügung, auf der Gare du Nord einen Koffer beschlagnahmen zu lassen, der wahrscheinlich eine Leiche... Woher ich... Von meinem Inspektor Lucas, der von einem Taxichauffeur... Nein, mehr weiß ich nicht. Nein, kein Ver... Ich bitte nur um die Verfügung. Mhm, Sie orientieren den Untersuchungsrichter. Rateau. Bitte, wenn ich nur die Verfügung... Danke sehr. Janvier, nimm auch ein Foto des Sohnes mit. Was soll ich damit machen? Nichts. Wenn der Sohn zufällig kommt und wieder weggeht, so verfolge ihn unauffällig. Er ist bewaffnet. Wenn der Vater ausgeht, was mich allerdings wundern würde, dann gehe auch hinter ihm her. Gut, Chef. Zentrale, bitte rufen Sie den Erkennungsdienst an und Dr. Poll vom Gerichtsmedizinischen Institut. Ich bitte ihn in einer halben Stunde ins Laboratorium. Das ist André Deltay. Was? Der Abgeordnete? Gar kein Zweifel. Sein Bild war ja dauernd in der Zeitung. Wann ist er ermordet worden, Doktor? Können Sie das sagen? Nicht heute, kaum gestern. In einer Stunde kann ich es Ihnen genau sagen. Lucas, hol den Untersuchungsrichter. Rateau, wirklich. Todesursache ist ein Revolverschuss aus nächster Nähe, soweit ich es beurteilen kann, kleinstes Kaliber. Aber die Kugel ist durch das linke Auge in den Schädel eingedrungen. Sie sitzt noch drin. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick, ja. Dr. Pardon, hier Maigret. Es tut mir leid, dass ich Sie stören muss, aber hören Sie, es geht allerlei Ernstes vor, was Ihren Freund Lagrange betrifft. Ich brauche Ihre Unterstützung. Könnten Sie mich hier abholen? Nein, nein, am Quai des Orfèvres. Danke. Guten Abend, Herr Richter. Aber mein Gott, das ist ja der Tee. Ja. Der Staatsanwalt hat mich vorhin orientiert, aber das ist der Tee. Mein Inspektor Lucas hat den Koffer gefunden. Erst bei der Öffnung hier erfuhren wir, um wen es sich handelt. Glauben Sie an ein politisches Verbrechen? Nein. Sie wissen, der Tee hatte bei allen Parteien Feinde, weil er sehr unvorsichtig, sehr unerschrocken. Ja, er war gegen Korruption. Trotzdem glaube ich nicht an ein politisches Verbrechen. Frauengeschichte? Ich weiß nicht. Haben Sie einen Verdacht? Das werde ich morgen wissen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Kann ich jetzt die Leiche haben zur Autopsie? Ja, natürlich. Rufen Sie mich an, Maigret, selbst in der Nacht, sobald Sie was Neues wissen. Hat die Presse schon Wind? Nur einer wimmelt hier noch herum, der Lombard, ein alter Fuchs. Geben Sie ihm Namen und Tatbestand. So wenig Einzelheiten wie möglich. Scheußliche Schweinerei. Gute Nacht. Lucas, wie spät? Gleich 10. Na, dann geh nach Haus schlafen. Aber schlaf leicht. Vielleicht brauche ich dich nur. Jederzeit, Chef. Ich gehe heute Nacht nicht nach Haus. Herr Maigret, vergessen Sie mich nicht. In einer Stunde ist es zu spät für meine Zeit. Na gut, kommen Sie mit. Mord? Jemand Bekanntes? André Deltay, der Abgeordnete. Wann? Hier. Das weiß man noch nicht. Ein Schuss in den Kopf. Die Leiche ist in einem Koffer auf der Gepäckaufbewahrung der Gare du Nord gefunden worden. Wieso ist der Koffer geöffnet worden? Kompliment zu der Frage, aber das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Werden Sie sich die ganze Nacht mit dem Fall befassen? Das kann sein. Und wenn ich mich an Ihren Rockzipfel hänge? Dann würde ich Sie unter dem ersten besten Vorwand einsperren und bis morgen früh auf Nummer sicher lassen. Verstanden? Verstanden. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Guten Abend, mein Lieber. Ich bin gerade gekommen. Wer ist denn das? Ein Freund. Kann man nicht seinen Namen? Nein. Die Sache ist ernst. Eine Frage zuerst. Ist Lagrange wirklich krank? Ich war auf diese Frage schon gefasst. Es ist nicht leicht, eine eindeutige Antwort. Krank ist er. Er leidet seit mindestens 10 Jahren an Diabetes. Drüsenstörungen von klein auf. Wir nannten ihn auf der Schule immer Elefantenküken. Haben Sie schon daran gedacht, dass er simulieren könnte? Vermutlich haben Sie gute Gründe, mir diese Frage zu stellen. Schwerwiegende. Ihr Freund Lagrange hat jedenfalls gestern Abend, während wir bei Ihnen saßen und er eigentlich dabei sein wollte, wegen seiner Krankheit, wie er sagt, aber nicht kam, ein Taxi geholt und mit Hilfe des Chauffeurs einen Koffer aus seiner Wohnung heruntergetragen, in dem die Leiche André Deltays lag. Er hat diesen Koffer dann auf der Gare du Nord zur Aufbewahrung gegeben. Überrascht Sie das? So etwas überrascht immer. Sind Sie mit ihm befreundet? Nein. Sie haben Sympathie für ihn? Sagen wir Mitleid. Würden Sie mich begleiten, wenn ich jetzt zu ihm gehe? Wo ist er? Noch immer zu Hause. Er weiß noch nichts. Rue Popincourt 37b, nichts Neues, Chef. Wo ist dein Kollege? Den lasse ich in den Hof bewachen. Die Concierge? Die kümmert sich nicht um uns. Tausch den Posten, geh du in den Hof. Wir gehen jetzt hinauf, der Herr Doktor und ich. Und ich werde dich brauchen. Herr Kommissar, so spät noch? Ich bitte um Verzeihung. In Anbetracht Ihres Gesundheitszustandes wollte ich nicht ohne Ihren Arzt kommen. Ich nehme an, Sie werden sich nicht widersetzen, dass er Sie untersucht. Er hat mich erst heute Morgen. Er weiß, dass ich krank. Sie legen sich jetzt wieder ins Bett und er wird Sie nochmal untersuchen. Machen Sie Ihre Brust frei. Drehen Sie sich um, bitte. Atmen. Papiere verbrannt. Tiefer atmen. Husten. Na? Mit gutem Gewissen glaube ich sagen zu können, dass er in der Lage ist, auf Ihre Fragen zu antworten. Haben Sie gehört, Lagrange? Wissen Sie, warum ich hier bin? Gestehen Sie, Sie wissen ganz genau, auf was Sie seit heute Morgen gefasst sein müssen und dass die Angst Sie krank gemacht hat. Wir haben den Koffer gefunden. Ich behaupte nicht, dass Sie André Deltay ermordet haben. Aber ich weiß, dass Sie seine Leiche in dem Koffer zum Gare du Nord transportiert haben. Ich will gern glauben, dass die Anstrengungen von gestern Abend und die seelische Erregung Sie hart mitgenommen haben. Ein Grund mehr, mir offen zu antworten. Ihr Sohn ist auf der Flucht. Wenn er der Mörder ist, werden wir ihn bald fassen und Ihr Schweigen nützt ihm nicht das Geringste. Ist das nicht, dann ist es für seine Sicherheit besser, wir wissen es. Er ist nämlich bewaffnet. Die Polizisten, die ihn suchen, sind davon unterrichtet. Also, antworten Sie mir endlich. Schlagen Sie mich nicht. Sie haben nicht das Recht, mich zu schlagen. Ich habe gar nicht die Absicht, Sie zu schlagen, das wissen Sie ganz genau. Ich kann nicht. Ich will nicht. Also hört das jetzt auf. Nein, nein, nein, nein. Wollen Sie ruhig sein? Nein, ich will nicht. Lassen Sie mich los. Ich wecke das ganze Haus. Hilfe! Lassen Sie mich los. Sie werden damit nichts erreichen, Maigret. Glauben Sie, dass er wirklich an einer Gehirnstörung leidet? Und dazu müsste man ihn beobachten lassen. Hören Sie, Lagrange, Sie sind kein Kind mehr und Sie sind auch nicht verrückt. Heute Morgen waren Sie es nicht und vorhin waren Sie so klar, dass Sie immerhin die Energie aufgebracht haben, kompromittierende Papiere zu verbrennen. Ich habe Sie nicht geschlagen und ich werde Sie nicht schlagen. Wollen Sie mir jetzt antworten? Ich will nicht, dass er mich schlägt. Ich habe einen Verhaftungsbefehl, der auf Ihren Namen lautet. Wenn Sie mir nicht antworten, werde ich Sie ins Gefängnislazarett bringen. Nicht schlagen. Dr. Pardon kann Ihnen bestätigen, dass man dort feststellen kann, eindeutig, ob jemand simuliert. Also antworten Sie. Nicht schlagen. Jean-Pierre, komm herauf. Sie können sich anziehen, wenn Sie wollen. Würden Sie, Jean-Pierre, die Tür öffnen? Jawohl. Wenn Sie sich nicht anziehen, werden Sie so, wie Sie sind, weggebracht. Ich will nicht, dass er mich schlägt. Komm rein, Jean-Pierre, du auch. Ihr bringt ihn in die psychiatrische Abteilung. Legt ihm für alle Fälle Handschellen an und wickelt ihn in eine Decke. Entschuldigen Sie, Dr. Pardon, dass ich Sie da hineingezogen habe. Scheißlich. Er hat immer große Angst vorm Sterben gehabt. Was werden Sie tun? Mit Lagrange soll sich die psychiatrische Abteilung befassen. Ich muss jetzt den Sohn haben. Glauben Sie, dass er den Mord noch dazu mit Ihrem Revolver? Nein. Wenn Alain den Mord begangen hätte, dann musste er nicht noch meinen Revolver stehlen. Der Mord war nämlich am Dienstag, der Diebstahl am Mittwoch. Hallo, Kommissar Maigret? Hier ist die Polizeiwache von Faubourg Saint-Denis. Man hat mir gesagt, ich solle Sie auf alle Fälle anrufen. Hier spricht Wachtmeister Lecoeur. Es ist wegen des jungen Mannes, dessen Foto wir bekommen haben. Ich habe hier ein Individuum, eine Person, der soeben in der Rue Maubeuge nähe Gare du Nord die Brieftasche geraubt worden ist. Es handelt sich um einen Industriellen aus der Provinz... Augenblick. Aus Clermont-Ferrand. Aus Clermont-Ferrand. Er ging durch die Rue Maubeuge. Ja, vor einer halben Stunde? Ungefähr vor einer halben Stunde. Als plötzlich ein Mann aus dem Dunkel auf ihm zusprang und ihm einen Revolver unter der Nase hielt. Ein junger Mann? Ja, beinahe noch ein Kind. Er sagt, ein sehr junger Mann, fast noch ein Kind. Er hat unter Zittern gesagt, Ihre Brieftasche. Eben ein Anfänger. Die Gelernten sagen, deine. Ja, ich habe dem Anzeigerstatter das Foto gezeigt. Er glaubt, es wiederzuerkennen. Oh, einwandfrei, da bin ich sicher. Er ist sich absolut sicher. Wer? Der Räuber. Der ist davongerannt. Davongerannt? Richtung? Boulevard de la Chapelle. Boulevard de la Chapelle. Wie viel die Brieftasche? 30.000 Franc etwa. Jawohl, Herr Kommissar. Protokoll, jawohl. Moment bitte. Kommissar Maigret möchte Sie selbst sprechen. Ja, nein, danke. Ja, ich heiße Grimal, Gaston Grimal, aber es wäre mir lieb, wenn mein Name... Danke sehr. Ja, ja, außerdem gilt alle meine Papiere... Ach, meinen Sie? Ja, ich vertraue da Ihrer Erfahrung. Der Kommissar meint, die Papiere wird der Junge wegwerfen. Der? Auch einen dunklen Anzug wohl, glaube ich. Nein, der war fast ebenso erschrocken wie ich. Ja, es ging nur so schnell, dass ich mich gar nicht verteidigt habe. Ja, ja. Na, hoffentlich. Na, danke. Ja, Herr Maigret meinte, die Brieftasche wird bald auf irgendeinem Gehsteig in der Nähe des Gare du Nord gefunden werden. Nur ohne Geld. Funkspruch an alle Polizeiwachen und Streifenwagen. Jedes Attentat mit bewaffneter Hand oder jeden Attentatsversuch der letzten 24 Stunden, Kommissar Maigret melden. Dringend, ich wiederhole, Funkspruch an alle Polizeiwachen und Streifenwagen. Jedes Attentat... Heute Morgen oder vielmehr gestern Morgen. Ja, Donnerstagmorgen. Ich hatte Streifendienst am Boulevardischer Wallas am Rande des Bois de Boulogne. Ich bin stehen geblieben, um einen großen ausländischen Wagen zu betrachten, dessen Nummernschild ich noch nicht kannte. Da ist aus dem Haus Nummer 7 ein junger Mann herausgekommen. Ich habe nicht weiter auf ihn geachtet, denn er ist einfach zur Straßenecke gegangen. Aber dann ist aus demselben Haus die Concierge herausgekommen und hat ihm nachgeschaut und ein merkwürdiges Gesicht gemacht. Ich bin zu ihr hingegangen und da hat sie gesagt... Ich möchte bloß wissen, was der hier wollte. Und hat auf den jungen Mann gezeigt, der gerade um die Ecke bog. Er ist an meiner Loge vorbeigegangen, ohne jemand zu fragen. Da ich ihn noch nie gesehen hatte, bin ich ihm nachgelaufen. Zu wem wollen Sie? Da hat er sich ganz erschrocken rumgedreht und ist eine ganze Weile stumm stehen geblieben. Dann hat er was gestottert von im Haus geirrt und ist weggegangen. Die Concierge behauptet, er habe sie so seltsam angestarrt, dass sie nicht gewagt habe, noch etwas zu fragen. Da mir die Sache verdächtig vorkam, habe ich bei Dienstschluss meinem Wachtmeister davon berichtet. Ich bin erst 2 Monate Polizist und man möchte ja gerne weiterkommen. Und da hat er mir das Foto von Alain Lagrange gezeigt, das alle bekommen haben. Ich bin nicht 100% sicher, aber ich möchte fast schwören, er ist es. Ja, danke. Ich heiße Émile Lebrun. Boulevard Richard Wallas Nummer 7. Herr Maigret persönlich? Es tut mir leid, dass ich Sie aus dem Schlaf gescheucht habe. Ich wollte Ihnen nur dieses Foto zeigen. Ist das der junge Mann, den Sie gestern früh auf der Treppe überrascht haben? Ja, das ist er. Aber er hat Sie nicht bedroht? Nein. Merkwürdig, dass Sie mich das fragen, denn ich hatte selber daran gedacht. Als ich ihn anrief, hat er sich so umgedreht. Er hat sich nicht gerührt. Aber ich hatte so eine komische Beklemmung in der Brust. Haben Sie eine Mieterliste? Ja. Hier ist die Liste. Wollen Sie auch einen Kaffee, Herr Maigret? Tut gut um die Zeit. Ja, sehr liebenswürdig. Danke, ja. Erdgeschoss kommt nicht in Frage. Mir geht ja die Treppe auf. Wer ist denn das erster Stock rechts, Rossetti? Autohändler. Italiener, sehr liebe Leute. Der Wagen, den sich der Polizist ansah, gehört Herrn Rossetti. Und erster Stock links, Mettetal? 2 Stück Zucker? Milch? Keine Milch, bitte. Frau Mettetal, eine reiche Dame, die mit ihrem Sohn hier lebt. Kein Personal, weil sie sich mit jedem verzankt. Sind seit Monaten in der Schweiz, die beiden. Ich schicke Ihnen nämlich die Post nach Sassfee. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so lange den Schlaf raube. Ach, das macht nichts. Ist der Kaffee gut? Ja, sehr gut. Und zweiter Stock rechts, Trelo? Der Filmkomiker, kennen Sie nicht? Ah ja. Zweiter Stock links, Jeanne Debuhl. Eine alleinstehende Frau? Alleinstehend, ja. Sie ist übrigens gestern Mittag nach England abgereist. Wann? Gegen 11:30, ganz überraschend. Sie hat auch ihrem Mädchen gar nichts gesagt. Gegen 11:30. Und kurz darauf war der junge Mann hier? Ja. Georgette, das ist ihr Mädchen, war nämlich ganz überrascht. Mittags liegt ihre Herrin sonst immer noch zu Bett. Sie schlief auch noch, als sie angerufen wurde. Sie wurde angerufen? Ja, und gleich darauf hat sie Gardinor angerufen und eine Platzkarte für den Express nach Calais bestellt. Ach, darf ich mal telefonieren? Bitte. Und noch einen Kaffee? Ja, bitte. Gardinor? Ihr Kriminalkommissar Maigret, sagen Sie, fährt außer dem Mittagszug auch ein Nachtzug nach Calais? Sie ist ja mittags gefahren. Aber der junge Mann hat sich erst kurz vor Mitternacht das Geld geholt auf der Rue Maubeuge. Wie? Aha, um 0.13 Uhr, Express bis Calais. Dort 5:30, Anschluss ans Fährboot. Danke. Darf ich nochmal? Bitte. Hallo, Janvier, ich bin's. Ruf die Hafenpolizei in Calais an, gib ihr Personenbeschreibung Alain Lagrange. Warne sie, er hat eine Waffe. Sie sollen vor allem das Fährboot 5:30 kontrollieren. Danke. Ja, haben denn Madame de Bühl und der junge Mann, wie heißt er noch, was miteinander zu tun? Das werden wir bald erfahren. Ob ich jetzt zu Georgette hinauf kann, sagen Sie ihr Bescheid. Nehmen Sie sich in Acht. Sie ist ein schönes Mädchen und sie liebt schöne Männer. Ziehen Sie lieber etwas über, es wird Ihnen kühl werden in dem dünnen Ding. Ich glaube nicht. Gut, dass Sie gekommen sind. Ach, ich graule mich allein in der Wohnung. Ein Cognac? Danke, nein. Die Concierge meinte, ich dürfte Ihnen ruhig ein paar Fragen stellen mitten in der Nacht. Aber natürlich. Bitte fangen Sie an. Wirklich keinen Cognac? Kennen Sie den jungen Mann hier auf dem Foto? Nie gesehen. Seit wann sind Sie bei Madame de Bühl? Seit sie hier wohnt. Fast 2 Jahre. Kannten Sie Ihr früheres Mädchen? Nein. Ich habe mich an dem Tag vorgestellt, als sie hier einzog, und sie fing selbst ganz neu an. Neue Möbel, neues Mädchen. Sie mögen sie nicht, was? Ja, das ist nicht die Art Frau, die man mögen kann. Es ist ja auch einerlei, sie ist sich selbst genug. Hm. Wer hat sie angeläutet, als sie sich plötzlich entschloss, nach London zu fahren? Weiß nicht. Sie hat selbst den Hörer abgenommen und keinen Namen gesagt. Kommen oft Männer zu ihr? Sowas interessiert sie nicht. Jeden zweiten Tag ihr Masseur, sehr häufig ihr Finanzmann, ein Herr Gibault. Sie ist nämlich sehr reich, woher weiß ich nicht. Und manchmal kommt noch ein jüngerer Mann aus dem Bankfach, mit dem sie auch nur Geldangelegenheiten bespricht. Oh, sie hat viele Freundinnen und Freunde, aber mit denen telefoniert sie nur und verabredet sich für einen Abend. Hm. Sie geht ja jeden Abend aus und dann schläft sie bis in den Nachmittag. Ja, haben Sie hier nie einen gewissen François Lagrange gesehen? Ah, oh, den Schleicher? Der Spitzname stammt nicht von mir, sondern von der Chefin. Wie oft kommt er? Oh, jede Woche einmal ungefähr und lässt sich immer als Baron melden. In der letzten Woche war er sogar an einem Tag zweimal hier. Um welche Zeit? Oh, meistens kommt er so vormittags um 11. Ja. Mhm. Außerdem Masseur ist er der Einzige, den sie noch im Bett empfängt. Mhm. Nicht so, wie Sie denken. Sie. Nur, selbst für ihren Anwalt zieht sie sich an. Und sie zieht sich sehr gut an. Wenn sie im Bett liegt oder wenn sie angezogen ist, dann sind das überhaupt zwei Menschen. Ist sie im Bett gewöhnlicher? Hundsordinär, mit Verlaub. Den Baron duzt sie dann sogar. Komm rein! Fehlt nur noch, dass sie auf den Fingern pfeift. Wie einem alten Komplizen. Genau so. Kommen Sie, ich will Ihnen etwas zeigen, was Sie auch wundern wird. Den Salon kennen Sie ja nun, wenn Sie nicht nur mich angesehen haben. Sie werden sich wirklich noch erkälten. Oh, nur keine Angst, ich laufe gern so nackert herum. Und Sie wären beinahe mein Typ, komisch. Wie oft man sich die berühmten Leute ganz anders vorstellt. Also das ist hier das Schlafzimmer. Ganz modern nicht, aber sehr hübsch. Wenn man da so liegt. Na, was wollten Sie mir eigentlich zeigen? Hier, sehen Sie mal die Schränke, voll Kleider. Aber jetzt passen Sie auf. Moment, ich mache Licht. Sonst fürchten Sie sich noch vor mir. Na? Was sagen Sie? Ein Büro. Ja, als ob es gar nicht zur Wohnung gehöre. Hier sitzt sie jeden Nachmittag, hier empfängt sie ihren Bankmann und den Anwalt. Trägt sie eine Brille? Nur in diesem Zimmer. Wahrscheinlich für den Börsencourier, die einzige Zeitung, die sie liest. Was ist denn im Safe? Wissen Sie das? Da schließt sie nachts ihren Schmuck ein. Dann sind Akten drin, Papiere, dann ein kleines rotes Notizbuch, das ihr sehr wichtig scheint. Wieso? Sie sieht sehr oft nach und schließt es immer weg. Das hier? Nur ein privates Telefonbuch mit ihren wichtigsten Adressen. Na, 5 Banken immerhin. Antoine Brumat. Nur der Metzger. M. Dallon. Schuhmacher. André D. Weiß nicht. Sie telefoniert in letzter Zeit viel mit einem André. André Deltay? Weiß nicht. Also, ich muss jetzt einen Cognac haben, Sie nicht? Danke, nein. Es ist bald 3, ich will Sie nicht länger stören. Oh, schade. Kommen Sie noch mal wieder? Ja, ist möglich. Sie stören mich nie, besonders jetzt, wo meine Herren nicht da ist. Wer weiß, wie lange. Sie brauchen nur 2-mal kurz und 1-mal lang zu klingeln. Dann weiß ich, Sie sind es und mache Ihnen auf. Dankeschön, mein Fräulein. Viel Glück. Javier, du kannst jetzt schlafen gehen. Und Sie? Sehen Sie, was wir in der Wohnung Lagrange gefunden haben? Eine ganze Mappe mit Artikeln über Sie, manche 7 Jahre alt. Und das ist das Merkwürdigste. Man könnte geradezu schwören, dass er sich die Fälle ausgesucht hat, in denen Sie den Täter mehr oder weniger zu verteidigen schienen. Seit einem Jahr sind die Artikel durchgearbeitet, sehen Sie hier. Blau unterstrichen. Immer nur Worte wie hier. Nachsicht, Verständnis. Sonst hast du nichts gefunden. Mehr unbezahlte Rechnungen, als ich in meinem Leben haben möchte. Der Lagrange schuldet so ungefähr überall Geld. Zentrale, die psychiatrische Abteilung, bitte. Wer ist am Nachtschwester? Ja, bitte, hier ist Maigret. Wie geht's Lagrange? Was sagen Sie? Ich kann so schwer. Er weint. Jetzt schläft er. Aha, und vorhin nochmal. Danke, Schwester. Er hat auch die Schwester angefleht, sie soll ihn nicht schlagen. Und hat nichts gestanden? Nein. Dank dir, Janvier. Kannst jetzt wirklich. Und Sie, Chef? Ich muss bis 6:30 warten. Ich will wissen, ob der Junge wirklich den Zug nach Calais genommen hat. Weshalb soll er ihn genommen haben? Um jemanden zu treffen, der auch nach England gereist ist. Komm, hilf mir noch nachdenken. Es war verflucht spät, was? Also am Mittwoch stiehlt der Junge einen Revolver und besorgt sich Munition. Woher wissen Sie denn das? Nur also das weiß ich. Am Donnerstag geht er zum Boulevard Richard Wallas Nummer 7 und eine halbe Stunde vorher erhielt dort Jean de Bulle, die seinen Vater kannte, einen Telefonanruf, auf den hin sie in aller Hast zur Gare du Nord fuhr, Ziel England. Ja, der Junge erfuhr das, hatte kein Geld für die Fahrkarte, musste bis abends warten, bis er den Kauf mich aus der Provinz überfiel, fuhr dann mit dem Geld ebenfalls. Übrigens, ich habe vergessen zu melden, die Brieftasche ist gefunden worden. Auf der Rue de Dunkerque, ohne Geld, mit allen Papieren. Also wieder Nähe Gare du Nord. Ja. Also der Junge hat nun das Geld, nimmt den Nachtzug. So kommt er 12 Stunden später in den Moment, Land. Janvier, geh nicht schlafen. Zentrale Le Bourget. Noch Herrgott, den Flughafen. Der verfluchte Gardinor hat mich so behext, dass ich daran gar nicht... Hallo? Hier Maigret von der Kripo. Fliegt bei Ihnen nachts eine Maschine nach London? Um 12:45. Ach, bitte sehen Sie in die Passagierliste. Suchen Sie Lagrange. Lagrange. Ja? Alain François Marie. Danke. Er ist geflogen. Hier kommt Hafenpolizei Calais. Ich verbinde. Hier Maigret von der Pariser Kriminalpolizei. Ich bin schon im Bilde. Wir haben auftragsgemäß alles genau überprüft. Ein Lagrange ist nicht... Ja, das weiß ich inzwischen. Habt ihr eine de Bulle? Jeanne de Bulle. De Bulle? De Sergue. Da halt, de Bulle. Jeanne-Louise Clémentine. 49 Jahre alt, wohnhaft Boulevard Richard. Ja, weiß ich schon. Welche Adresse in England hat sie angegeben? Hotel Savoy. Kommissar, hier kommt Hotel Savoy London. Ich verbinde. Hier Pariser Kriminalpolizei, Kommissar Maigret. Hotel Savoy, Reception. Hi. Please, can you tell me, did arrive a person called Jeanne de Bulle yesterday? What name, please? Excuse me, can't understand you. Jeanne de Bulle. Well, sir. Apartment 605. Soll ich Sie verbinden? No, thank you. There is another question for you. Did arrived a person called Monsieur Alain Lagrange this night? No, sir. Maybe he took a wrong name. Dann müsste er auch einen falschen Pass haben. But all passports are controlled every night by the Alain Police. Thank you. Nach London mit meinem Englisch. Janvier, nicht schlafen. Bitte buch für mich einen Platz in der frühesten Maschine nach London und verständige Scotland Yard. Sie sollen die Dame de Bulle überwachen, diskret. Aber das machen die sowieso diskret. Sie sollen verhindern, dass Alain Lagrange sie trifft. Gib ihnen sein Foto mit Bildfunk und sag ihnen, dass ich komme. Ich fahre jetzt nach Hause, baden, mich umziehen. Um 7 Uhr bin ich im Flughafen. Attention, please. Ladies and Gentlemen, wir bitten Sie, sich jetzt wieder anzuschnallen. Wir landen in wenigen Minuten auf dem London Airport. Bitte bleiben Sie auch angeschnallt, bis die Maschine steht. Wir hoffen, Sie hatten einen... Mr. Pike, Sie holen mich ab, na, das ist aber lieb. Oh, how do you do? Ich hoffe, danke. Sie werden... enjoy. Wie übersetzen Sie das? Ja, Sie werden sich freuen, dass es ein so strahlender Tag ist. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 4 Jahre. Seit Amerika. Als Ihnen die FBI einen Revolver zum Andenken schenkte. Richtig. Bitte, hier. Ich habe gedacht, Sie würden lieber im Auto in die City fahren, als im Omnibus von der Fluggesellschaft. Oh, sehr liebenswürdig von Ihnen. Übrigens, ich soll Ihnen zweierlei geben. Hier, eine Notiz. Herr Lagrange ist heute Morgen ohne Gepäck im Hotel Guildmore abgestiegen, hat bis 8 Uhr geschlafen und scheint seither die großen Hotels in alphabetischer Reihenfolge nach Frau Jeanne de Bulle abzufragen. Ist das erste Mal in London, spricht kein Englisch. Und hier bitte, wir haben uns erlaubt, Ihnen ein Hotelzimmer zu besorgen. Wir haben im Augenblick sehr viele Touristen hier. Oh, das ist sehr aufmerksam, danke Ihnen. Hotel Savoy, Zimmer 604. Hotel Savoy, das ist doch... Gegenüber der Jeanne de Bulle. Ist sie noch im Hotel? Als ihr Flugzeug über den Platz kreiste, bestellte sie gerade ihr Frühstück. Mr. Pike, Sie und Ihre Kollegen haben exzellent gearbeitet. Ich danke Ihnen. Ist es nicht ein wunderschöner Tag? Vielleicht wir könnten um 1 zusammen zu Mittag essen. Bis dahin werde ich in meinem Büro sein. Sie können mich dort anrufen. Ja, haben Sie eine gute Reise gehabt, Herr Maigret? Ja, danke, danke. Gepäck vor Maigret auf 604. Sagen Sie, wo ist die Bar, bitte? Oh, sorry, erst um 11:30. Der Lift ist da rechts, bitte. Ja, danke. Die Dame hat sich eben ein zweites Mal Kaffee hinaufbringen lassen, Mr. Magritte. Magritte, ja. Danke sehr. Mr. Pike hat mich gebeten, Sie auf dem Laufenden zu halten. Soll ich zu Ihrer Verfügung bleiben? Hat sich der junge Mann noch nicht eingefunden? Bis jetzt nicht, Sir. Dann überwachen Sie bitte die Halle und sagen Sie mir Bescheid, sobald er kommt. Bis er bei den Buchstaben S ist, wird noch einige Zeit vergehen. Ich glaube, Inspektor Pike hat einen meiner Kollegen im Hotel Lancaster postiert. Danke. Thank you. Bitte. Sechster Stock, dann rechts, bitte. Madame Jeanne Dubuel? Was wollen Sie? Kommissar Maigret von der Pariser Kriminalpolizei. Berechtigt Sie das, einfach bei den Leuten einzudringen? Sie haben doch kaum Ihnen gesagt. Vielleicht nehmen Sie aber Ihre Pfeife aus dem Mund. Oh, pardon. Also, und wenn Sie mir etwas zu sagen haben, machen Sie schnell. Ich wüsste nicht, was die französische Polizei von mir wollen könnte, besonders hier. Alain ist in London. Er ist bewaffnet. Um mir das zu sagen, haben Sie den Kanal überquert? Denn Sie kommen doch wohl aus Paris. Wie war der Name? Ich meine, der Ihre. Kommissar Maigret. Von welchem Revier? Von der Kriminalpolizei. Sie suchen einen jungen Mann, der mit Vornamen Alain heißt. Er ist nicht hier. Durchsuchen Sie das Apartment, wenn Sie das beruhigen. Er sucht Sie. Warum? Das eben möchte ich Sie fragen. Tut mir leid. Alain ist der Sohn des Baron Lagrange. Das mag sein. Lagrange ist einer Ihrer Freunde. Er besuchte Sie regelmäßig in Ihrer Wohnung am Boulevard Richard Wallas und hat es sicherlich auch schon getan, als Sie noch in der Rue Notre-Dame de Lorette gewohnt haben. Sie sind ja gut informiert. Aber sagen Sie, was hat die Tatsache, dass ich Lagrange kenne, damit zu tun, dass Sie mich bis nach London verfolgen? André Deltay ist tot. Sie meinen den Abgeordneten? Er war doch auch einer Ihrer Freunde. Wenn ich ihn einmal gesehen habe, dann in irgendeinem Restaurant oder Nachtlokal. Er ist ermordet worden. Er wird sich bei seinen vielen Enthüllungen viele Feinde gemacht haben. Der Mord ist in der Wohnung François Lagranges begangen worden. Das ist alles? Und Alain Lagrange hat sich einen Revolver und Munition beschafft, um Sie zu verfolgen. Gleich nach Ihrer überstürzten Abreise war er in Ihrer Wohnung. Sagen Sie das Wort nochmal. Überstürzten. Nicht einmal Georgette wusste etwas. Sie sind von dem Baron angerufen worden. Allerdings. Er hat Ihnen gesagt, was geschehen war. Oder Sie wussten bereits davon. Lagrange ist verhaftet. Das ist seine Sache. Was sagt er dazu? Er versucht, den Verrückten zu spielen. Er ist immer ein bisschen verrückt gewesen. War er Ihr Geliebter? Sie sind von einem vollendeten Zartgefühl. Also, war er's? Nehmen wir es an. Einen Abend oder eine Woche oder sogar einen Monat. Das alles liegt 12 oder 15 Jahre zurück. Und seither machen Sie Geschäfte zusammen? Was für Geschäfte, mein Gott. Die Geschäfte, von denen Lagrange sprach, bestanden doch nur in seiner Fantasie. Haben Sie ihm Geld gegeben? Ist das ein Verbrechen? Viel? Und wofür, Madame? Ich hätte Sie schon vor einer Viertelstunde hinauswerfen können, denn Sie haben kein Recht, hier zu sein und ein Verhör anzustellen. Dennoch will ich Ihnen sagen, ein für allemal, dass Sie auf dem Holzweg sind. Ich habe Lagrange gekannt, früher, als er noch gut aussah und einen täuschen konnte. Ich habe ihn später an den Champs-Élysées wieder getroffen und er hat mit mir gemacht, was er mit allen macht. Was meinen Sie damit? Er hat mich angepumpt. Weiter nichts. Sein Sohn sucht Sie trotzdem. Ich habe ihn nie gesehen. Er ist seit heute Nacht in London. In diesem Hotel? Bald. Na, dann werden wir ja erfahren, was er von mir will. Er ist bewaffnet. Da soll ich Ihnen wohl noch danken, dass Sie die Güte haben, mich zu bewachen. Noch ist es Zeit. Wozu? Zu sprechen. Eine geschlagene halbe Stunde tun wir das ja schon. Jetzt muss ich Sie bitten, mich allein zu lassen, damit ich angezogen bin, wenn mich der junge Mann wirklich besuchen will. Der Empfangschef möchte Ihnen etwas sagen. Ja, bitte. Hallo, hören Sie? Ich übergebe Ihnen den Angestellten, der darüber Bescheid weiß. Ich glaube, er ist es. Ja, hallo? Sprechen Sie Französisch? Yes, ja, ich spreche Französisch. Ich möchte wissen, ob Frau Jeanne Dubuel bei Ihnen abgestiegen ist. Wer ist am Apparat? Ein Freund von ihr. Möchten Sie sie sprechen? Ich kann sie mit Ihrem Appartement verbinden. Nein. Ihr Schlüssel hängt nicht am Brett. Sie muss also in Ihrem Zimmer sein. Ich nehme an, sie wird gleich herunterkommen. Ich danke Ihnen. Kann ich nicht irgendetwas... Eingehängt. Aber ich danke Ihnen schön. Er ist nicht dumm. Statt überall selbst hinzulaufen, ruft er wahrscheinlich von einer Zelle aus an. Kann ich im Augenblick etwas für Sie tun? Ja, Sie können für mich Mittagessen. Ich will hier die Tür nicht aus den Augen lassen. Ach, es wäre mir lieb, wenn Sie sich in der Nähe von der Dame aufhalten, die eben in den Grill geht. Da, die, in dem zweiteiligen, klein geblümten Kleid. Sie können auf mich zählen, Sir. Die Rechnung lassen Sie auf meinen Namen ausschreiben. Und bitte rufen Sie vorher noch Mr. Pike an. Es tut mir so leid, aber ich kann nicht mit ihm essen. Ich muss auf den Jungen warten. Kann man hier in der Halle wenigstens irgendwas trinken? Aber selbstverständlich. Waiter? Ja? Bitte bestellen Sie, was Sie möchten. Was darf ich Ihnen bringen? Sie werden aus Paris verlangt. Ja, einen Augenblick bitte, Herr Waiter. Wollen Sie bitte hier in der zweiten Zelle sprechen? Hallo? Hallo? Sind Sie Chef? Ja, Lucas. Was Neues, mein Lieber? Chef, die Mordwaffe ist gefunden. Ah. Sie lag in der Regenrinne unter Lagranges Fenster. Ein kleiner 6,35 Revolver aus Belgien mit den Initialen AB. André Deltay. Ja, ich habe mich im Präsidium erkundigt. Der Abgeordnete hatte einen Waffenschein. Nummer stimmt. Und Fingerabdrücke? Von dem Ermordeten und Lagrange. Aha. Hat sich sonst noch was ereignet? Ja, die Zeitungen wirbeln viel Staub auf. Bei uns wimmelt's von Reportern. Einer hat Wind gekriegt und ist unterwegs zu Ihnen nach London. Untersuchungsrichter Rateau hat zwei- oder dreimal angerufen, um zu hören, ob schon Nachricht von Ihnen da sei. Aha. Hast du zu Mittag gegessen? Ja, sehr gut, Chef. Siehst du, ich nicht. Hallo, hallo! No, no, don't! Nicht trennen, Fräulein! Lucas? Ja? Lucas, geh in das Haus Boulevard Richard Wallace 7. Die Concierge weiß Bescheid. Sie soll dich zu Georgette führen. Sei vorsichtig. Du bist sicher ihr Typ. Denk dir mit ihr einen hübschen Vorwand aus, ihre Herrin, Frau Jeanne de Bühl, wieder nach Paris zu locken. Und der Untersuchungsrichter soll mir schon einen Haftbefehl für sie ausstellen. Erpressung. Hat sie den alten Lagrange erpresst? Und Deltay wahrscheinlich. Haben Sie den Jungen schon? Der wird mich hoffentlich gleich besuchen. Und dann? Dann gehe ich endlich was essen. So, Waiter, jetzt bitte ein Glas Bier hier in die Halle. So sorry, Sir. Die Bar ist nach 3 geschlossen, bis 5:30. Der Empfangschef möchte Sie gern sprechen. Er meint dringlich. Ja, ich will nach Frankreich. Sir, ich glaube, während Sie telefonierten, ist Ihr junger Mann gekommen. Wenn Sie erlauben, habe ich den Verdacht, er ist schon auf Appartement 605. Wieso? Ein Zimmermädchen vom 6. Stock hat mir gerade den Verlust ihres Passepartout gemeldet, mit dem man alle Zimmer öffnen kann. Die Mädchen lassen sie beim Sommermachen immer draußen stecken, sodass man leicht, nicht wahr, wird es Ärger geben. Sehr gut. Sie und der Junge. Lift. Sechster Stock, Sir, und dann rechts 604. 605 diesmal. Guten Tag, Sir. Oh, sorry, können Sie mir mit dem Schlüssel aushelfen? Ich habe ihn unten gelassen. Aber selbstverständlich, Sir. Ja, oh, danke vielmals. 605, bitte, ja. Danke vielmals. Da bin ich. Stelle mich hier ans Fenster, mein Junge. Ich sehe nicht in den Schrank und nicht ins Badezimmer und nicht unter das Bett. Ich weiß, dass du da bist und wir endlich miteinander reden können. Und ich weiß, dass du so intelligent bist, um mir ruhig zuzuhören. Ich will ja auch nichts Böses. Du hast André Deltay nicht ermordet. Und das mit meinem Revolver ist nicht so schlimm. Im Grunde ist es meine Schuld. Hätte ich mit meinem alten Freund Loti nicht noch ein paar Schnäpse getrunken, wäre ich eine halbe Stunde früher zu Hause gewesen und da warst du ja noch dort. Was wäre dann geschehen? Du hättest mir alles erzählt, was du auf dem Herzen hattest. Denn um mit mir zu sprechen, warst du ja gekommen. Du hattest ja keine Ahnung, dass ein Revolver auf dem Kamin lag. Du wolltest mir die Wahrheit sagen und mich bitten, deinen Vater zu retten. Komm doch nicht heraus aus deinem Versteck. Wir können uns auch so unterhalten. Nur bitte gib auf den Revolver Acht. Das ist ein Spezialmodell, auf das die amerikanische Polizei sehr stolz ist. Der Abzug ist so empfindlich, dass man ihn kaum anzurühren braucht. Und schon geht der Schuss los. Ich habe ihn nie benutzt. Es ist ein Erinnerungsstück, verstehst du? Na, was hättest du mir gesagt, wenn wir uns noch in meiner Wohnung getroffen hätten? Du hättest mir von der Leiche berichten müssen. Ich nehme an, du warst am Dienstagabend nicht zu Hause, als Del Tay deinen Vater besuchte. Aber spätestens am Morgen hast du die Leiche gesehen. Du konntest mit deinem Vater nicht darüber sprechen, außerdem war er zusammengebrochen und krank. Und da bin ich dir eingefallen. Denn du kanntest die Zeitungsausschnitte, die dein Vater sammelte. Und du wolltest mir sagen, ich kenne meinen Vater, er hat nie einen Revolver besessen, er hatte Angst vor sowas. Trotzdem wird man ihn der Tat beschuldigen und er wird die Wahrheit nicht gestehen, weil es sich um eine Frau handelt, die er wahrscheinlich sehr unglücklich geliebt hat. Und du hättest recht gehabt. Wenn es sich so verhalten hätte, würde ich dir natürlich geholfen haben. Die Frau wäre dann, wie ich sicher glaube, schon im Gefängnis. Jetzt sitzt sie beim Essen und es würde niemandem etwas nützen, wenn sie bei ihrer Rückkehr ins Zimmer getötet würde. Sie kann aber gleich zurückkommen und deshalb wäre es gut, wenn du jetzt unter dem Bett hervorkämst. Es wäre gar nicht prächtig, wenn uns die Dame so fände, du unterm Bett und ich in ihrem Schlafzimmer, Pfeife rauchend. Na komm, eins, zwei. Ja, so ist gut, mein Junge. Komm, gib mir meinen Revolver wieder. Siehst du, meinst du nicht, dass es besser so ist? Ja. Warum machen Sie das alles? Was alles? Sie wissen es ganz genau. Vielleicht, weil ich meinen Vater auch sehr lieb gehabt habe. Oder weil meine Frau sich so große Sorgen um dich machte. Komm, jetzt gehen wir in mein Zimmer. Dort kannst du dich waschen, ja? Da wollen wir dann auch was essen. Hast du einen Kamm? Nein. Kannst meinen benutzen. Das ist sauber. Frisches Hemd kann ich dir nicht geben. Meine sind ja zu groß. Ich habe in dem hier schlafen müssen. So kann ich, glaube ich, nicht ins Restaurant. Weißt du, wir werden uns hier was Ordentliches herbringen lassen. Isst du gern Hummer? Ja, Herr Maigret. Dann wollen wir uns einen Hummer à l'Américaine leisten und vorher hors d'oeuvre riche. Ich werde mal klingeln. Was trinken wir denn? Ich trinke nicht. Nie? Ich habe es einmal probiert, aber da ist mir so übel geworden und von da an habe ich es gelassen. Na komm, setz dich. Hast du eine Freundin? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Bist du schüchtern? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ja, rein. Aber bitte bringen Sie uns zweimal hors d'oeuvre riche. In einer großen, schönen Auswahl und zweimal Hummer à l'Américaine. Dazu einen leichten französischen Weißwein. Und dann geben Sie dem Empfangschef diesen Zettel, ja? Mit meiner Pariser Nummer. So. Danke. Alain. Ja, Herr Maigret. Du hattest doch ein Passepartout gefunden, nicht? Wie es die Zimmermädchen so haben. Moment noch, ja? Ja, hier ist es. So. Ach, geben Sie das doch bitte auch dem Empfangschef. Yes. Dankeschön. Danke, Herr Maigret. Na, mein Junge. Denk dir, wir sind bei mir zu Hause und du bist gekommen, um mir alles zu sagen. Also? Ja. Wo ist mein Vater? Er ist nicht im Gefängnis. Er ist im Polizeikrankenhaus. Er ist sehr krank. Ja, er ist sehr krank und jetzt, nachdem das passiert ist, hat es immer so schwer gehabt, Meine Mutter ist doch gleich nach meiner Geburt gestorben und er musste uns alle drei fast allein aufziehen. Ihr hattet doch auch manchmal ein Mädchen. Ja, wenn wir Geld hatten, aber meistens hatten wir doch keins, weil Vater sich um uns kümmerte, statt seinen Geschäften nachzugehen und er hatte nie Glück. Er hat immer einen Haufen von guten Ideen, aber man glaubt ihm nie, obwohl er recht hat. Denn später, dann haben andere dieselben Ideen und denen glückt es und sie werden reich. Ich verstehe. Was horchst du denn so? Ob sie kommt drüben in ihr Zimmer. Kennst du sie? Ja, ich... Sie dürfen nicht glauben, ich schäme mich so deswegen, aber ich wollte doch... Ich bin nämlich meinem Vater oft nachgegangen. Zum Boulevard Richard Wallace? Ja, auch zu ihrer früheren Wohnung. Sie hat Vater auf dem Gewissen. Ich, Ich glaube, er hat sie vor vielen Jahren einmal heiraten wollen. Jedenfalls erinnere ich mich, dass er damals sehr glücklich war und uns von einer zweiten Mutter erzählte, die für uns sorgen würde, aber sie hat ihn an der Nase herumgeführt. Ja, wahrscheinlich. Und seither hat sie ihn benutzt. Was meinst du damit? Ich wäre nie dahinter gekommen, wenn ich nicht zufällig zu der Zeit ein Buch gelesen hätte, in dem davon die Rede war. Erpressung? Ja. Diese Frau erpresste Vater, aber sie hielt ihn auch aus. Geld konnte sie von ihm ja nicht bekommen, also musste er für sie Geld eintreiben von ihren anderen Opfern und sie ließ ihm dann immer einen kleinen Rest. Woher weißt du das? Ich hab's zufällig entdeckt. Eines Abends kam ich zu Vater ins Schlafzimmer, weil ich ihn um etwas bitten wollte und da sah ich, wie er viel Geld unter seinen Hemden im Schrank versteckte. Am nächsten Morgen ging er zu der Frau und dann war nichts mehr da, nur noch kleine Scheine in seinem Schubfach. So war es dann jedes Mal und jetzt. Was jetzt? Jetzt kommt sie drüben. Nimm mal an, ich hätte dich unter ihr im Bett gelassen. Und jetzt käme sie. Hättest du geschossen? Ja. Warum? Darum, es gibt keine Gerechtigkeit. Doch, es gibt eine Gerechtigkeit. Und sie tut, was sie kann. Sie kann zum Beispiel immer noch vergessen, dass du meinen Revolver geklaut hast. Das geht ja nur uns beide an, nicht? Dann wirst du höchstens ein paar Monate abbrummen müssen, weil du dem guten Mann aus der Provinz auf der Rue Maubeuge die Geldtasche abgejagt hast. Leider mit vorgehaltenem Revolver. War nicht geladen. Stimmt das? Ich hatte solche Angst. Ich hatte vorher die Munition herausgenommen. Ich brauchte doch Geld, um nach London zu kommen. Das letzte hatte ich für das Taxi gebraucht, mit dem ich der Frau zur Gare du Nord nachfuhr. Warum hast du sie nicht getötet, als sie in den Zug stieg? Ich habe es nicht gewagt. Aha. Wenn du es dort in der Menschenmenge nicht gewagt hast, hättest du erst recht nicht in ihrem Zimmer auf sie geschossen. Doch, es geht ja so schnell. Ich hab's ja gesehen. Du warst dabei als? Ich war im Kino. Das heißt, ich sollte gehen. Vater hat mir so zugeredet. Jetzt weiß ich auch warum, aber ich bekam keine Karte mehr und so bummelte ich nur ein bisschen durch die Straße und ging dann wieder heim. Nur weil die beiden Männer so schrien, haben sie mich nicht gehört. Sie schrien? Ja, sie bedrohten sich gegenseitig. Ach, lieber Gott, Herr Mikri. So froh, dass ich endlich alles heruntersagen kann. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich bin schon wieder ganz ruhig. Mein Junge. Auch André Deltay war in die Hände dieser Frau geraten. Wissen Sie, wem er seine Karriere verdankt? Einer reichen Amerikanerin, die sich vor einem Dreivierteljahr von ihm hat scheiden lassen und dabei ihr Geld hübsch wieder mitnahm. Jetzt hatte André Deltay plötzlich keinen Sou mehr, nur teure Angewohnheiten. Da begriff er plötzlich, dass es für ihn sehr einträglich war, wenn er gewisse Enthüllungen nicht mehr machte. So bekam er von allen Parteien Geld dafür, dass er den Mund hielt. Nun, die De Bühl muss ihm auf einiges gekommen sein, womit sie seinen Ruf in der Hand hatte. Und wieder schickte sie meinen Vater vor, um Deltay zu erpressen. Sie muss sich kompromittierende Papiere von Deltay besorgt haben, die er jetzt von Vater zurückverlangte. Als ich kam, verlangte Vater eine sehr hohe Summe. Deltay schrie, dann müsse er sich erschießen. Mein Vater in seiner Verfassung schrie zurück. Ein scharfer kleiner Knall, dann schlug etwas schwer zu Boden und ich hörte meinen Vater weinen und röcheln und immer wieder wimmern. Schlagen Sie mich nicht, schlagen Sie mich nicht. Ich will nicht, dass man mich schlägt. Ich lief wie irrsinnig vor Angst weg und kam die ganze Nacht nicht nach Hause. Am Morgen dann fand ich in dem Abstellraum im Koffer die Leiche Deltays. Aber ich konnte meinen Vater nicht sprechen. Ich konnte es nicht. Auch war Dr. Pardon bei ihm und da lief ich zu Ihnen. Und da bist du jetzt endlich angekommen, mein Junge. Ich danke dir, dass du mir das alles erzählt hast. Ich glaube dir. Ja? Bitte, Herr Maigret. Die Hors d'oeuvre, ein leichter Elsässer. Ja, das ist ja Fahr, das sieht ja Wunder. Danke vielmals. Ja, hallo? Ja, Frau Maigret, ich bin's. Ich will, dass du gut schläfst heute. Ich hab ihn. Ja, den Jungen. Und mein Revolver. Kuss. Was werden Sie tun jetzt? Jetzt? Na, essen natürlich. Los, komm, mein Junge.